Grüezi und hallo. Das Fernsehen von heute sind ja Streaming-Dienste. Ich möchte da einen Servicebeitrag leisten. Ich habe während der Halblockdowns in der Corona-Krise mich nicht gehen lassen, wie so viele andere, sondern meine Zeit sinnvoll zu nutzen gewusst und mich als systemrelevanter Leistungsträger diszipliniert durch die Horrorfilme der letzten 2 Jahrzehnte gearbeitet. Und das waren 100 Horrorfilme in 100 Tagen. Das habe ich dann auf Facebook dokumentiert und Kurzrezensionen geschrieben. Davon verlese ich genau 13, die auch als Tipps zu verstehen sind. Das ist mein Service. Ghostland von 2018. Interessant, dass Filme, die in meiner Jugend indiziert worden wären, die man sich also in türkischsprachigen Raubkopien auf VHS ansehen musste, heute ein FSK 16 erhalten können. Nach Martyrs präsentiert Pascal Laugier, oder wie das heißt, mit Ghostland, also einen Film für die ganze Familie, Kotztüten und Telefonnummer einer Traumatherapeutin bereithalten. Hounds of Love 2016. Brettharter australischer Psychothriller über eine 17-Jährige, die von einem perversen Paar entführt und gefangen gehalten wird. Die drei Hauptdarsteller spielen so gut, dass der Film auch abgestumpfte Naturen berühren dürfte. Mirrors 2008. Will man Kiefer Sutherland oder wie immer man das ausspricht, als traumatisierten Ex-Cop in einem riesigen ausgebrannten Kaufhaus mit Spiegeldämonenringen sehen? Ich durchaus. Ein stereotyper, aber sehr effektiver Film von Alexandre Aja. Next Door 2005. Dieser kostengünstige norwegische Film erfindet das Mindfuck-Psychothriller-Rad nicht neu, ist aber sehr atmosphärisch und ein fieser Einblick in die ja generell unausgegorene männliche Psyche. Runde Sache für Hartgesottene. When Animals Dream 2014. Ein Independent-Film aus Dänemark, der durch eine verträumt melancholische Atmosphäre berückt und von den Wachstumsschmerzen einer jungen Frau erzählt, deren Mutter schon nicht mit dem Patriarchat klarkam. Sehenswert und auch weniger horroraffinen Menschen zuzumuten. 28 Tage später von 2002. Auch wenn ich schlurfende Zombies besser finde als die rennende Fit-for-Fun-Variante, das ist ein toller britischer Film mit leichten Black-Mirror-Vibes, der die Endzeit erlebbar macht. Das entvölkerte London, das Darstellerensemble und das eigenwillige Finale haben mich begeistert. Evil Dead 2013. Ein mutiges Remake des Kultklassikers von 1981. Viel Blut, Terror und Gewalt, kein Kindergeburtstag. Aber an die psychotische Wirkung des Originals mit seiner genialen Tonspur kommt die Neuverfilmung nicht heran. Dennoch fetzig, auch weil die Geschichte erweitert wurde. Nobody Sleeps in the Woods Tonight. 2020, wie die jungen Menschen sagen, die kleinen Hüpfer. Polnischer Waldmonster-Slasher, der viel weniger stumpf ist, als das jetzt hier klingen mag. Eine Gruppe junger Menschen muss zum Digital Detox in die schöne Natur und trifft auf etwas Monströses. Spannung, Dramaturgie, Charakterzeichnung, Blut, Terrorwitz, alles wunderbar. Kaum ein Horrorfan dürfte enttäuscht sein. Und eine Fortsetzung ist geplant. So finster die Nacht von 2008. Schwedische Mischung aus Sozialdrama, poetischem Coming of Age und lakonischer Blutrünstigkeit. Vor allem ist das ein gerade durch seine spröde Inszenierung wirklich berührender Film über jugendliche Einsamkeit, erste Liebe und Vampirismus. Sogar das US-Remake dieses Anti-Bullabü ist keineswegs schlecht. Der Babadook 2014. Eine alleinerziehende Mutter ist aus Gründen, die noch ans Licht kommen, in den Gefühlen zu ihrem 6-jährigen Sohn gespalten. Der Knabe ist hyperaktiv und hat soziale Schwierigkeiten. Und dann taucht auch noch eine Schreckgestalt aus einem Kinderbuch auf. Der Babadook. Großartiger, formal origineller Film von Jennifer Kent, der wie alle guten Horrorfilme auf einem ganz realen Grauen basiert und dafür eine Ausdrucksform findet. Nach dem Film hatte ich mehr Verständnis für meine Mutter. Gönnt euch! The Endless 2017. Eigenwillige Mischung aus Mystery, Drama, Horror und Science Fiction. FSK 12, die mich durch die interessant ambivalente Darstellung einer Sekte und die nachvollziehbare Geschichte zweier in unterschiedlichen Rollen gefangenen Brüder überzeugt hat. Der Schrecken ist in diesem Film unsichtbar und kosmisch. Angenehm abseits vom Mainstream und ambitioniert, ohne prätentiös zu werden. It Follows 2014. Glaubwürdige, natürlich aussehende Teenager in einem US-Film? Jawohl, und was für einen. Bilder von spröder Poesie, Synth-Musik wie aus 80er-Horrorfilmen und eine ungewöhnliche Geschichte, die nur auf den ersten Blick hanebüchen wirkt. Wer nachvollziehen will, wie sich sexuelle oder auch sonstige Gewalt auf die Weltwahrnehmung auswirken kann und wie sich posttraumatische Alarmbereitschaft anfühlt, der muss diesen Paranoia-Kracher sehen. Hammer! Letzter Film, Lights Out von 2016, ein Horrorfilm, wie ich ihn liebe, seine primäre Motivation, Furcht erzeugen. Und mehr will ich darüber auch gar nicht sagen. Schaut euch die 13 an, am besten nacheinander, dann kommt ihr zur Ruhe. Einen wunderschönen guten Tag, immer an die Selbstfürsorge denken. Bye, bye.